Zum 75. Geburtstag des Genossen Kim Jong-il fand am 14. Februar im Hafen Chongjin vom Bezirk Nordhamgyong eine Veranstaltung der Besatzungen des Schiffes unter der tansanischen Staatsflagge Everbright und des Schiffes unter der mongolischen Staatsflagge Glory Hope 6 statt. In der Veranstaltung betonten die Redner, der Genosse Kim Jong-il, den die Welt anerkenne, sei ein hervorragender Revolutionär, unvergleichlicher Patriot und der Vater des koreanischen Volkes gewesen, der sein ganzes Leben dem Vaterland und Volk gewidmet habe. In der Veranstaltung wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen.